All the time. The hair is wonderful. L'Éternel est vraiment très bon. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Today we continue with our message, understanding the kingdom of heaven. Heute geht es weiter mit unserer Botschaft, das Königreich des Himmels verstehen. On va continuer avec notre message de comprendre le royaume des cieux. Until you understand the kingdom of Christ, you will be deceived by Satan. Erst wenn wir das Königreich von Christus verstehen, dann werden wir nicht mehr vom Satan getäuscht werden können. Le diable, si vous comprenez le royaume des cieux, le diable ne sera pas capable de vous confondre. Praise the Lord. Hallelujah. Until you know Christ. Erst wenn wir Christus kennen. C'est seulement dès qu'on comprend Jésus-Christ. Amen. Until you know Christ. Erst wenn wir Christus kennen. D'abord quand tu connais l'Éternel. You will still be under the bondage of Satan. Sonst werden wir unter der Gefangenschaft des Satans immer noch leben. Si tu n'es pas encore, si tu ne, tu connais pas encore l'Éternel, tu seras encore sous la captivité du diable. His lies are everywhere. Seine Lügen sind überall. Ses mensonges sont partout. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It is so good to be hungry of the truth. Es ist so gut, hungrig nach der Wahrheit zu sein. C'est vraiment important d'avoir faim de la vérité. It is so good to be hungry of Christ Jesus. Es ist gut, hungrig nach Christus Jesus zu sein. C'est vraiment important d'avoir faim de Jésus-Christ. It is so blessed to be in this ministry. Es ist ein Segen, in dieser Gemeinde zu sein. Amen. C'est vraiment une bénédiction d'être dans ce ministère ici. Praise the Lord. Hallelujah. Because it is all about Christ Jesus. Weil es nur um Jesus Christus geht. Parce que dans notre ministère, il s'agit que de Jésus-Christ. Amen. Amen. In the kingdom of heaven, im Königreich des Himmels, dans le royaume des cieux, we preach the truth, prédigen wir die Wahrheit, on prêche la vérité, and not encouraging, und encouragement, und versuchen nicht Leute zu ermutigen. On prêche la vérité, on n'essaye pas d'encourager les gens. We preach the truth. Message and not encouraging message. Wir predigen die wahrhaftige Botschaft und nicht Botschaften, die Leute ermutigen. On prêche la vérité, mais pas le message. Notre message, c'est le message de la vérité et pas le message d'encouragement. We are not here to encourage anybody. Wir sind nicht hier, um irgendjemanden zu ermutigen. Nous ne sommes pas ici pour encourager quelqu'un. We are here to help you to know the truth. Wir sind hier, um dir zu helfen, die Wahrheit zu erkennen. Nous sommes ici pour t'aider à connaître la vérité. Amen. Amen. We are here to help you to know Christ Jesus. Wir sind hier, um dir zu helfen, wer Jesus Christus ist. Nous sommes ici pour t'aider à comprendre, à connaître qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. You can't encourage people with lies. Du kannst Leute mit Lügen ermutigen. Tu peux encourager les gens avec des mensonges. Encouragement is of the flesh. Ermutigung ist vom Fleisch. L'encouragement c'est de la chair, c'est charnel. It is coming from people. Wenn sie von Menschen kommt. Si ça vient des êtres humains. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So also comfort, to comfort. If it is coming from people, it's of the flesh. Genauso Leute zu trösten, das kommt auch vom vom Fleisch, wenn es kommt auch ist auch vom Fleisch, wenn es nicht von Christus kommt. Même de conforter les gens, ça si ça vient pas de Jésus-Christ, ça vient de la chair. So also to help. Auch zu helfen. Christ même aussi the Holy Spirit is our helper. Der Heilige Geist ist unser Helfer. C'est le Saint-Esprit qui est la personne qui nous aide. Praise the Lord. Hallelujah. You know, any help without Christ is evil. Jede Hilfe ohne Jesus Christus ist bösartig. Chaque aide sans Jésus-Christ, c'est une aide mauvaise. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The world they encourage people with lies, with tricks. Die Welt with the flesh. Ermutigt Leute mit dem Fleisch, mit dem Fleisch. With tricks. Und mit Tricks. Le monde mit dem Fleisch. Le monde encourage les êtres humains avec les tricks, avec la chair. Amen. Amen. We give people the truth. Aber wir geben Menschen die Wahrheit. Mais d'où on donne aux êtres humains la vérité? Praise the Lord. Hallelujah. Jesus never encouraged anybody. Jesus hat niemanden ermutigt. Jésus-Christ n'a jamais encouragé quelqu'un. He always revealed himself to them. Er hat sich immer ihnen selbst offenbart. Il s'est toujours révélé aux êtres humains. Amen. Amen. Here is not for entertainment, it's not for encouragement. Genau, das Gleiche geht auch nicht. Hier geht es nicht um die Bespaßung, Belustigung, sondern hier geht es um Jesus Christus. Comme tout comme ce message ici, il s'agit pas des jeux, il s'agit de Jésus-Christ. Amen. John 14, verse 6. Johannes 14, Vers 6. Jesus said, I am the way, the truth and the life. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jésus dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Amen. Amen. He is the truth. Ich bin der Weg. Il est la vérité. Are you getting it? Mm-hmm. Amen. He is the truth. Est die Wahrheit. Il est la vérité. And we give people the truth. Wir geben Leuten die Wahrheit. Et c'est pour cela nous on donne aux gens la vérité. It means we give people Christ Jesus. Das heißt, wir geben Leuten Jesus Christus. Ça signifie qu'on donne à Jésus les gens Jésus Christ. Amen. Amen. Amen. Jesus said himself is the truth. Jesus sagt selbst, ich bin die Wahrheit. Jésus Christ lui-même, il dit qu'il est la vérité. And he said that truth is our freedom. Und diese Wahrheit ist unsere Freiheit, sagt er. Et cette vérité, c'est sa liberté. If he is the truth, it means he himself is our freedom. Wenn die Wahrheit ist, dann ist auch selbst unsere Freiheit. Amen. Si il est la vérité, ça signifie qu'il est aussi notre liberté. It means you cannot have Jesus Christ and not be free. Du kannst Jesus nicht haben, ohne frei zu sein. Tu peux pas avoir Jésus-Christ et être et ne pas être libre. Praise the Lord. Amen. Amen. You cannot have Christ Jesus and not be free. Du kannst nicht Christus Jesus haben und nicht frei sein. Tu peux pas avoir Jésus-Christ, ne pas avoir Jésus-Christ et ne pas être libre. You cannot have Christ Jesus and still remain in bondage. Du kannst nicht Christus Jesus haben und immer noch in Gefangenschaft sein. Tu peux pas avoir Jésus-Christ puis rester dans la captivité. Because he is freedom. Denn ist Freiheit. Amen. La liberté. He does not just free you, but he is freedom. Befreit dich nicht nur, ist Freiheit. Amen. Il ne te libère pas seulement, mais il est aussi la liberté. You know, people can free you and they are not freedom. Menschen können dich befreien, aber sie sind selbst nicht Freiheit. Les gens peuvent te libérer, mais eux-mêmes ils sont pas la liberté. But Jesus said he is the freedom. Aber Jesus sagt, ist selbst die Freiheit. Mais Jésus-Christ dit lui-même, il est la liberté. Amen. Amen. If you connect them, John 14, verse 6. Johannes he 14, said he is the truth. Est die Wahrheit. Et Jésus-Christ dit dans Jean 14, verset 6, il est la vérité. And John 8, he said the truth will free you. In Johannes 8 steht, die Wahrheit wird dich frei machen. Et Jean 8 dit que la liberté va te libérer. It means he is the only one that can free you. Das heißt, ist der Einzige, der dich frei machen kann. Ça veut dire qu'il est le même qui peut te libérer, parce que la vérité peut seulement te libérer. Having him is freedom. Ihn zu haben heißt Freiheit. Amen. La croix, c'est la liberté. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. It's not just having him with your mouth. Und nicht nur ihn mit deinem Mund haben. C'est pas seulement que tu l'aies seulement avec ta bouche. Having him from your heart. Sondern von deinem Herzen aus ihn haben. Matthew 15. Tu dois avoir ton cœur. Matthäus 15. Matthew 15. Amen. Matthew 15. Vers 8. Un vers. Matthäus 15, 8. Matthieu 15, verset 8. He said, these people draw nigh unto me with their mouth, and honor me with their lips, but their heart is far from me. Praise the Lord. Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Matthieu 15, verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Amen. Amen. He said, I am the way, the truth, and the life. Sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Il dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. And he also said he is our freedom. Sagt auch, ist unsere Freiheit. Et puis il nous dit qu'il est aussi notre liberté. And it means you cannot have Christ Jesus and never and not be free. Das heißt, du kannst nicht Christus Jesus haben und nicht frei sein. Ça veut dire que tu peux pas voir Jésus, que tu peux pas être libre. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Encouraging message are not freedom. Ermutigende Botschaften sind nicht Freiheit. Les messages d'encouragement sont pas la liberté. Amen. It's like positive thinking. Genau, sie positives Denken. Sie kommen pensieren positiv. We don't think positive, we think Christ. Wir denken nicht positiv, wir denken Christus. On pense pas positif, on pense Jésus Christ. Amen. Praise the Lord. Halleluja. We don't preach positive. Wir predigen nicht positiv. Our message is not positive message. Unsere Botschaften sind nicht positiv, sondern Christus. Et notre message, ce n'est pas positif, mais on prêche Jésus-Christ. Amen. Mm-hmm. People are looking for positive message. Leute suchen nach positiven Botschaften. Les gens cherchent des messages positifs. Amen. Mm-hmm. A message that will not reveal the truth to you. Eine Botschaft, die ihnen aber nicht die Wahrheit offenbaren wird. Un message qui ne va pas te révéler la vérité. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Mm-hmm. Now, Matthew 16. Matthäus 16. Matthew says. Peter spoke positively. Hat Petrus positiv zu Christus gesprochen? Dans Matthieu 16, Pierre a parlé positif à Jésus. But Jesus rebuked him. Aber Jesus hat ihn verweigert. Mais Jésus Christ l'a corrigé. Remember, he said, you will not die. Hat zu ihm gesagt, du wirst nicht sterben. Pierre a dit à Jésus Christ, tu ne vas pas mourir. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. No flesh can free you. Kein Fleisch kann dich frei machen. Aucun chair peut te liberter. Aucun chair. Amen. Mm-hmm. Encouraging words are flesh. Ermutigende Worte sind fleischlich. Parce que les paroles charnelles sont sind Fleisch. Sont charnel. Amen. Amen. You have people to know the truth. Du hilfst, sollst Leuten helfen, die Wahrheit zu erkennen. Tu dois aider les gens à connaître la vérité. Oh, I can remember a young girl died and we went to the mother. And I heard when people were encouraging this woman. They were telling her, you still have the other son. Yeah, you need this son needs you. You know, you have to be one together with your son. Take courage and be strong because of your son. You know, that was the encouragement that they were giving this woman. Ich kann mich daran erinnern, als you can see that it is so evil. Die Tochter einer Familienfreundin von früher verstorben ist und wir bei ihr zu Hause waren, um sie zu besuchen und dort auch andere Leute waren von ihrer Familie und Freunde und wir haben gehört, wie diese Leute sie versucht haben zu ermutigen mit Worten wie, ja, du hast noch einen Sohn, guck, dass du einfach deinen Fokus jetzt auf deinen Sohn packst, weil es nützt jetzt nichts, die ganze Zeit zu trauern und dann trauerst du und bist dann, ne, machst dich dadurch nur krank und kannst nicht für deinen Sohn da sein, der ist ja auch noch da, vergiss ihn nicht, deine Tochter ist jetzt zwar tot, aber dein Sohn ist immer noch da, ne, und das waren halt ermutigende Worte des Fleisches, aber es war nicht die Wahrheit, es war nicht Christus. Il y avait par exemple une femme qui a perdu sa fille et puis les autres gens disaient que ne sois pas triste parce que tu as encore un autre fils, tu as un autre enfant, sois courageuse et puis ne sois pas triste. Mais ça, c'est pas la vérité parce que cette chose que les gens disaient, c'est charnel. Parce que même le diable peut aussi attaquer l'autre fils. Après, si l'autre fils meurt, qu'est-ce que la femme va faire? Donc ça montre que seulement la vérité peut te libérer. Amen. Amen. You still have brothers and sisters, you still have husband, you still have, you know, it's all about the flesh. Du hast noch Geschwister. It's never you have Christ. Familie, aber da ist nie, da war keiner, der gesagt hat, du hast noch Christus. Du, Christus ist deine Tochter, Christus ist dein Sohn, Christus ist deine Familie. Ils ont dit que tu as Marie, tu as notre fils, tu as des frères et sœurs, mais on ne peut jamais dire que tu as Jésus Christ. Amen. Amen. I was sitting very close to this woman. I started telling her, having Christ is all you need. Und ich saß sehr nah an ihr, als man ihr diese anderen Sachen gesagt hat. Und ich habe ihr dann ins Ohr geflüstert, zu sagen, Christus zu haben, ist alles, was du brauchst. Nicht mehr und nicht weniger. Après, oui, j'étais très proche à cette femme. C'est ça quand je lui ai dit que c'est seulement Jésus-Christ qui est, que tu as. You can see the lies of men and the lies of religion. Amen. You have children, you have people, you have friends, you have, but nothing, you have Christ. Ihr seht die Lügen der Menschen, dass du hast, die Lügen der Menschen, die wiederum auf Menschen basieren und nicht auf Christus basieren, darauf basieren, dass du Christus hast und dass das mehr als genug ist. Et là on peut voir les mensonges de la religion et des gens, parce que pour eux c'est seulement les choses charnelles, tu as une famille, mais pour eux c'est jamais que tu as Jésus-Christ, ils sont jamais satisfaits avec Jésus-Christ. You know, if people lose their husband dies. You know, the family will be there to encourage, you know, to comfort her. You know, it's all about, you know, you remember you have children to take care of. Praise the Lord. Halleluja. It is so evil. Und genauso ist es auch, wenn eine Frau auf einmal verwitwet wird und weil sie ihren Mann verliert. Und Leute, die dann sagen, du hast immer noch Kinder, fokussiere dich auf die Kinder, denk an deine Kinder, aber das ist bösartig. Diese Art, diese Worte sind bösartig. You are not mother, you are not everything for them. That's what they say. Du bist? That she is not mother and father for these children. Ach so, genau. Sie versuchen ihr dann klarzumachen, du bist jetzt Mutter und Vater für diese Kinder. Du musst jetzt beide Rollen sozusagen spielen und nicht dafür sorgen, dass du auch noch dadurch kaputt gehst durch diese Trauer, damit sie dann auch immer beides sogar verlieren. C'est la même chose avec si, par exemple, une femme perd son mari. Les gens disent toujours que maintenant tu as aussi des autres enfants, ne sois pas triste, tu dois prendre soin des autres enfants, tu es maintenant mère et père pour tes enfants. Mais ça aussi, c'est mauvais parce que c'est basé sur la chair et pas sur Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You can see the lies of Satan. Du siehst die Lügen des Satans. Tu peux voir les mensonges du diable partout. Amen. Amen. You know, and that is why Jesus never encouraged people. Deswegen hat Jesus auch nie Leute ermutigt. C'est ça pourquoi Jésus a jamais encouragé les gens. Because if you are going to encourage people, you are going to encourage them in the flesh. Wenn du Leute ermutigst, ermutigst du sie im Fleisch. Parce que si tu encourages les gens, tu le fais dans la chair. Encouragement is the work of the Holy Spirit. Ermutigung ist die Arbeit des Heiligen Geistes. Encourager quelqu'un, c'est le travail du Saint-Esprit. Just like comfort, a comforter. The genau Bible called the Holy Spirit comforter, not you. Trost. Nicht der Mensch ist Trost, sondern der Heilige Geist ist der Tröster. C'est la même chose avec conforter quelqu'un. C'est pas l'homme qui le fait, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait. As well as helper. Genau. The helper is the Holy Spirit. Der Helfer ist der Heilige Geist und nicht der Mensch. And not man. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. C'est lui la personne qui aide l'homme et pas l'homme. All you are doing there is to reveal the truth to them. Alles, was du da zu suchen hast, ist, den Leuten die Wahrheit zu offenbaren, ihnen zu helfen, die Wahrheit zu erkennen. Amen. Et tout ce que tu fais, tu es seulement là pour leur révéler la vérité, The truth might be so hard. It might not be, you know, encouraging. Die Wahrheit ist manchmal so hart, dass sie nicht ermutigend klingt. Et peut-être la vérité est très dure parce que ça ne semble pas, ça tombe pas, que ça encourage quelqu'un. But in it is their freedom. Aber da drin ist ihre Freiheit. Mais c'est là où il y a la liberté. Is somebody getting it? Praise the Lord. Amen. It is, you know, the Holy Ghost is not the spirit of the flesh, but the spirit of truth. Der Heilige Geist ist nicht der Geist des Fleisches, sondern der Geist der Wahrheit. Le Saint-Esprit est pas l'esprit de la chair, mais de la vérité. As you release the truth to them, reveal the truth to them, the Holy Ghost starts working. Kann der Heilige Geist arbeiten. Quand tu leur révèles la vérité, c'est là où le Saint-Esprit peut travailler. Amen. The Holy Ghost has his own food. Der Heilige Geist hat seine eigene Speise. It's not puri. It's not keke. It's not. It is the truth. Und das ist nicht, his food. Das sind nicht normale Lebensmittel, sondern es ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist seine Speise. Et le Saint-Esprit a aussi son propre nourriture, et c'est pas la nourriture naturelle, mais la nourriture de Jésus-Christ, la vérité. Amen. Amen. If you are there to tell them things of the flesh, the Holy Spirit is not involved. Wenn du da bist, um ihnen Dinge des Fleisches zu sagen, ist der Heilige Geist in dieser Ermutigung nicht dabei. Et quand tu dis les choses charnelles aux gens, le Saint-Esprit n'est pas là pour leur aider. Praise the Lord. Hallelujah. In Matthew 11, please quickly go there. Matthew 11. Amen. If we start from verse 1. Amen. Verset 1. He said, and it came to pass, when Jesus had made an end of commanding his 12 disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities. Amen. Amen. Now, when John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his disciples, verse 3, and said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Jesus answered, verse 4. 4. And said unto them, go and show John again those things which you do hear and see. The blind receive their sight, and the lame walk. The lepers are cleansed, and the deaf hear, and the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. Praise the Lord. Hallelujah. Can you see? He said the poor have the gospel, not money. Dem Armen wird das Evangelium verkündet, nicht Geld gegeben. Nous dit que les pauvres ont maintenant la bonne nouvelle et pas l'argent. You know why? Because the kingdom does not work with sentiment. Weil das Königreich nicht durch Sentimentalitäten arbeitet. C'est parce que le royaume de Dieu ne travaille pas avec des sentiments. Work with principles. Sondern es arbeitet nach Prinzipien. Mais le royaume de Dieu travaille avec des principes. It's not who cry most, who beg most, that have the victory. It's who believe. Es geht nicht um die Leute, die am meisten weinen oder die am meisten betteln, sondern es geht um die Person, die am meisten halt glaubt, Christus vertraut. Die, darum geht es. Okay. Diese Person hat den Sieg schon und nicht die Person, die am meisten weint. Et au royaume de Dieu, il s'agit pas de la personne qui pleure beaucoup, bien qui oui, parle beaucoup, mais il s'agit de la personne qui est capable à croire Jésus-Christ. Amen. And that's why it's not about giving money to the poor. Deswegen geht es nicht darum, Geld den Armen zu geben. C'est ça pourquoi il s'agit pas de donner l'argent aux pauvres. C'est about obeying the voice of Christ. Sondern der Stimme von Christus zu gehorchen. Mais il s'agit à obéir la voix de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In verse 6. Verse 6. He said, and blessed is he whosoever shall not be offended in me. Praise the Lord. Hallelujah. You know, a lot are offended when you tell them the truth. Vielen nehmen Anstoß, wenn man ihnen die Wahrheit sagt. Beaucoup les gens sont offensés quand tu leur dis la vérité. Once you reveal the truth to them, you speak the truth to them, they run away from the ministry. Wenn du ihnen die Wahrheit offenbarst, die Wahrheit zu ihnen sagst, dann fliehen sie vor der Gemeinde. They're angry. Und sind wütend. Quand tu leur dis la vérité, ils commencent à fuir la l'église et puis ils sont fâchés. Praise the Lord. Hallelujah. And blessed is he whosoever shall not be offended in me. Und glückselig ist, wer eben nicht Anstoß nimmt an mir. Matthieu 11, verset 6, heureux celui qui je ne serai pas une occasion de chute. Why? Because Jesus refused to encourage John. Weil Jesus sich geweigert hat, Johannes zu ermutigen. Et puis il est dit parce qu'il a refusé de d'encourager Jean dans la chair. He referred John to the scripture. Er hat Johannes auf die Schrift verwiesen. Il a référé Jean à l'Écriture. Amen. Amen. You know the scripture of you know Psalm 22 verse 26. We are not going there. Please, you can go there by yourself. Amen. Die Schrift of time. Amen. Psalm 22, 26. Da werden wir aber nicht hingehen wegen der Zeit. Tout ce que Jésus-Christ a dit, on peut le voir dans Psaume 72. You know, the scripture is Christ himself. Die Schrift ist Christus. He referred John to himself. Selbst. Jesus hat Johannes den Täufer auf sich selbst verwiesen. L'écriture est Jésus-Christ lui-même, donc Jésus-Christ s'est révélé à Jean. Praise the Lord. Amen. Please put something here and quickly go to John 5. Johannes 5. Jean 5. John 5. Verse 46. 46. Verse 46. Praise the Lord. Hallelujah. He said, for had ye believed Moses, you would have believed me. For he wrote of me. Praise the Lord. Hallelujah. You know, he referred John. For the scripture. Er hat Johannes den Täufer auf die Schrift verwiesen. Il a référé Jean-Baptiste à l'écriture. He said, I am the scripture. Ich bin die Schrift. Il a dit, moi, je suis l'écriture. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. If you have believed Moses, you would have believed me. For he wrote of me. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Back to Matthew 11, please. Matthäus 11. On rentre à Matthieu 11. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 7. And as they departed, verset 7. Jesus began to say unto the multitude concerning John. You know, for Jesus is not about sentiment, but principle. Und bei Jesus geht es nicht um Sentimentalitäten, sondern um Prinzipien. John was in prison. Johannes der Täufer war im Gefängnis. Et Jean a été au prison. Amen. Jesus was supposed to pity him. Jesus hätte eigentlich mit ihm Mitleid haben müssen. Et Jésus Christ devait avoir pitié avec Jean. And you know, I sent him a encouraging message. Er hätte ihm ermutigende Worte geben sollen. Et puis il fallait qu'il encourage aussi Jean-Baptiste. Are you getting it? Mm. I'm not just referring John to the scripture. Und nicht nur Johannes auf die Schrift verweisen. Il pas seulement référer Jean à l'écriture. Amen. He sent his disciple back to him. Er hat seine Jünger without encouraging words. Zurückgeschickt zu ihm, aber ohne ermutigende Worte. Et il a référé Jean-Baptiste à la vérité sans l'encourager dans la chair. He said John should go to the Spirit. Er hat gesagt, Johannes soll zum Geist gehen. Il a dit que Jean doit aller à l'Esprit. Amen. Amen. To walk by faith. Er soll durch Glauben gehen, nicht per Sicht. Il doit marcher par la foi et pas par la vue, par le vue. Praise the Lord. As they departed, Jesus began to say unto the multitude concerning John, what went ye out into the, you can see now it's not about encouragement, but he refused to give it to John. Why? Because it is never, the flesh can never walk. Dass er hier ermutigende Worte spricht, aber er hat diese Worte nicht Johannes dem Täufer gesandt, sondern sie den Leuten gesagt, weil es nicht um ermutigende Worte geht, sondern um die Wahrheit. Nur die kann frei machen. Amen. Et puis on peut voir que Jésus-Christ il n'a pas utilisé des paroles d'encouragement vers Jean-Baptiste, mais l'a dit à la foule, parce qu'il sait que c'est seulement la vérité peut libérer une personne et pas les paroles d'encouragement. He said, what went ye out into the wilderness to see? A reed shaking with the winds. Verse 8. But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? Behold, they that wear soft clothing are in king's houses. Remember who John was. Erinnert euch daran, wer Johannes der Täufer war. Rappelez-vous qui Jean-Baptiste était. Amen. Amen. He had no home. Er hatte kein Zuhause. Er war in der Wildnis. Il n'avait pas une maison, il était dans le au désert. His ministry was in wilderness. Seine Gemeinde war in der Wildnis. Et son ministère a été au désert. Amen. Ah. Nothing to admire. Nichts, was man bewundern könnte. Amen. Even in John, nothing to see, nothing to admire. Selbst in ihm selbst gab es nichts, was man bewundern hätte können. Es brauchte den Heiligen Geist, um da überhaupt beizustehen und zuzuhören. Et dans la chair, il avait rien à désirer. Même on pouvait seulement voir qu'il avait le Saint-Esprit. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 9. Verset 9. But what went ye out for to see? A prophet? Yea. I say unto you, I'm more than a prophet. Praise the Lord. Hallelujah. You know this that he's saying at the back of the disciples. His disciples could have been better for John, naturally. All das, was er hier hinter dem Rücken der der Jünger von Johannes sagt, würde man sagen, es wäre doch besser gewesen, dass Johannes diese Worte hört, anstatt das, was Jesus ihm ausgerichtet hat. Et on peut, si on est dans la chair, on peut voir que c'est mieux que Jésus-Christ utilise les mêmes paroles à Jean comparé avec ce qu'il a dit à ses disciples, parce que ce que les disciples ont entendu, c'était même mieux pour Jean-Baptiste à écouter. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 10, it says, for this is he of whom it is written, behold, I send my messenger before your face. We shall prepare the way before thee. Verset 11. Verily I say unto you, among them that are born of women, they have not risen a greater than John. John the Baptist. Notwithstanding, he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. Praise the Lord. Hallelujah. Are you getting it? Yes. Amen. Amen. Amen. Versteht ihr das? You know, he said John greater than even Abraham. All of them, Moses, all of Elijah, Elisha. Just name them. So größer als Mose, als Elijah, als all diese Leute. Merci. En Jésus-Christ nous dit que Jean-Baptiste est plus grand qu'Abraham, que Élisée ou bien d'autres personnes. He said, but you are greater than John. Aber er sagt zu uns heute, wir sind größer als Johannes. Maintenant, il dit que nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. We don't even believe we are greater than Abraham. Wir glauben, ich bin zu groß als Abraham, geschweige denn Johannes der Täufer. Il y a beaucoup de gens qui ne croient même pas qu'ils sont plus grands qu'Abraham. Mais ça veut dire aussi qu'ils ne vont pas croire qu'ils sont plus grands que Jean-Baptiste. Amen. Amen. Why? Because we walk by sight. Weil wir per Sicht gehen, nicht per Glauben. Mm-hmm. Parce que beaucoup de gens marchent pas par la foi, mais par le vie. We walk by what we have. Wir wandeln nach dem, was wir haben. Or what we do. Und nach dem, was wir tun. On marche par ce qu'on a et puis ce qu'on fait. We walk by what is happening to us. Wir wandeln nach dem, was uns passiert. What we are experiencing. Was wir erfahren. And never what Christ did for us. Und nicht nach dem, was Christus für uns getan hat. Très souvent on marche par ce qu'on nous sommes en train d'expérimenter, pas pour on marche pas par ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Until you walk by what Christ has done for you, you will never believe that you are greater than John the Baptist. Erst wenn du anfängst, nach dem zu wandeln, was Christus für dich getan hat, wirst du erkennen, dass du größer bist als Johannes der Täufer. Seulement quand tu crois ce que Jésus-Christ a fait pour toi, c'est là où tu vas croire que tu es plus grand que Jean-Baptiste. Praise the Lord. Then verse 12, we now talk about the radicals. Und Vers 12 redet über die Radikalen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffered violence, and the violent take it by force. Praise the Lord. Alleluia. You know, people think why are they so gishlossing? Yeah, you know, they are never open up. They don't mingle with people because we protect our salvation. It's very important. Leute denken, weshalb sind wir so asozial? Wieso sind wir nicht in Gemeinschaft mit so vielen Leuten? Weshalb meiden wir Leute oder sind nicht in Gemeinschaft mit anderen? Aber wir schützen unsere Errettung, weil sie uns viel wert ist. Et beaucoup les gens se demandent pourquoi nous sommes toujours à l'église, pourquoi on ne soigne pas nos relations avec les autres gens. On peut dire que nous sommes en train de protéger notre salut parce que même Jésus-Christ a dit que c'est très important à protéger ce que nous avons. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Matthew 13 from verse 44. Matthäus 13, 44. Matthieu 13, verset 44. Jesus explaining, you know, helping them to understand what the kingdom of heaven is. Jesus hilft ihnen zu verstehen, was das Königreich des Himmels ist. Jésus-Christ nous aide à comprendre ce qu'est le royaume des cieux. He was revealing to them what this time is going to be. How it's going to look offenbart, like. Wie diese Zeit aussehen this period wird. We are now. Die Zeit, in der wir jetzt sind. La période dans laquelle on se trouve. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He said again, the kingdom of heaven is like unto a treasure hid in the field. The which when a man had found, he hid it. He hid it. Er hat sie versteckt. Hide your salvation. Du versteckst deine Rettung, du beschützt sie. Tu caches ton salut, tu le protèges. Satan is after your salvation. Weil der Satan hinter unserer Rettung ist. Parce que le diable est derrière ton salut. He is after your relationship with Christ Jesus. Er ist hinter unserer Beziehung mit Jesus Christus. Il cherche ta relation avec Jésus-Christ. He is after your relationship with one another. Er ist hinter unserer Beziehung miteinander. Et il cherche aussi la relation avec tes frères et sœurs. Praise the Lord. Hallelujah. You hide it. Und deswegen verstecken wir sie. C'est ça pourquoi tu dois le cacher. And for joy thereof, go it and sell it all that he had and buy that field. Verset 44. Praise the Lord. Amen. To bear that fear, it can cause, it's going to cause friends to go. It's going to cause family to leave you. They are going to ruin everything. They are going to go. Wird es Familie, Freunde, Dinge kosten. All das wird gehen. Et si tu vas acheter ce champ que Jésus-Christ mentionne ici dans le verset 44, tu vas, oui, tu vas perdre tes amis, tes membres de famille, les autres choses, tout doit aller. You know, it cost Paul everything. Es hat Paulus alles gekostet. It cost you everything. Es wird dich auch alles kosten. Ça coûte même Paul tout, et puis ça te coûte aussi tout. Go to Philippians, put something here, quickly go to Philippians. Philippians 2. Philippians 2. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let me see it. Philippians 3, please. Philippians 3. Philippians 3. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Paul was so religious. Paulus war so religiös. Paul a été vraiment religieux. Amen. Amen. Dot all the I across all the T. Er hat immer alles ganz genau richtig gemacht. Et puis il a toujours fait, il a tout fait correctement. Amen. Dans la religion. For him it was all about what he do. Es ging ihm immer um seine Werke damals. Before Jesus revealed himself. Bevor received Christ. Jesus sich ihm offenbart hat, bevor er Jesus empfangen hat. Avant que Jésus-Christ s'est révélé à Paul, Paul s'est concentré toujours à ses propres œuvres. Il a toujours agi de ce que lui fait. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you look at from verse 3, talk about himself in religion. In Vers 3 spricht er über sich selbst, als er in der Religion war. Et dans verset 3, Paul parle de quand il a été dans la religion. Praise the Lord. Hallelujah. He said, for we are the circumcision which worship God in the spirit. I rejoice in Christ Jesus. I have no confidence in the flesh. Then in verse 4, though I might also have confidence in the flesh. If any other man thinketh that he hath, there whereof he might trust in the flesh, I more. If there's anyone to talk about trusting in this, in what you have done, what you have achieved, what you, how you believe your forefathers, how you, you know, how religious you are, to be proud of it, I should be more proud of religion more than all of you put together. Wenn es jemanden gibt, der stolz sein sollte auf seine Herkunft, auf seine Weisheit, auf sein Wissen, dann sollte ich es sein, sagt Paulus hier, als er Jesus noch nicht begegnet ist. Et, Paul nous dit ici dans verset 4 que s'il y a quelqu'un qui a le droit d'être fier dans la chair, là c'est lui. From verse 5, now he explains how religious he was. Und ab Vers 5 erklärt er, wie religiös er wirklich war. Und verset 5 nous montre comment il a été religieux. Circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew, of the Hebrews. As touching the law, a Pharisee, verse 6, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. Praise the Lord. Hallelujah. I was persecuting the church. Ich habe die Gemeinde verfolgt. Because I see them not following the law. Weil ich dachte, das sind Leute, die nicht dem Gesetz nachgehen. Il dit qu'il a persécuté les gens parce qu'il pensait que les gens ne tiennent pas à la loi. Praise the Lord. Amen. But what things were gained to me? Sieben. Set. Those I count loss. for Christ. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. They were all gain for me. All das war Gewinn für mich. Tout a été des les gens pour moi. Amen. Amen. You know, if you are in a religious church that is so big, wenn du in einer so großen religiösen Gemeinde bist, gibt es viele Vorteile, viele Dinge, von denen du kostest. Et si tu es dans une église religieuse, tu vas, oui, ça va te coûter beaucoup. It's like the, you know, the film we watch this evening, amen, or this afternoon, amen. You can see how those people in that religious or those that were so close to the pastor, they were, you know, how, what they were gaining from the pastor. Ihr habt gesehen, from people, from everywhere. Wir haben heute Mittag einen Film geschaut und da gab es auch mal eine sehr religiöse Gemeinde. Und da konnte man auch sehen, was diese Leute, die dieser enge Kreis des Pastors, diese Leute hatten sehr viele Vorteile, ne? Was die hatten an Geld oder an Macht oder an Ansehen, was sie davon rausziehen konnten, weil sie eben in dieser religiösen Gemeinde waren und auch sogar noch dem Pastor so nahe standen. Et le film qu'on vient de voir, c'est un film nigérien. Il s'agit d'une église religieuse où il y a certains gens qui ont été proches du pasteur. Et on pouvait voir aussi qu'eux, ils ont aussi profité de cette église et puis de leur relation avec leur pasteur. Et ça montrait que leur profit, ça venait pas de Jésus-Christ, mais de la chair et même du diable. You know, when Paul was killing, you know. When he was fighting the church, a lot were clapping for him. Als Paulus die Gemeinde verfolgt hat und Leute getötet hat im Namen Gottes, haben viele ihn gefeiert dafür. Und er war bekannt, berühmt, berüchtigt. Are you getting it? Et quand Paul a persécuté l'église au nom de Dieu, il y avait beaucoup de gens qui ont même loué Paul. Amen. Amen. We said, but what things were gained to me? They were gained to me. A lot, you know, I was achieving a lot from there. Es war ein Vorteil those für mich. I can't lose for Christ. Es war ein Vorteil für mich. Mein altes Leben war ein Vorteil, war vorteilhaftig für mich. Aber ich habe das alles für Schande erachtet, für Christus. Im Verset 7, maintenant Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Mm. Verset 8. And I count all things but lost for the excellency of the knowledge of Christ, Amen. Of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. But I know the education and everything, they were all gone. All das, but I want to gain Christ. War weg. Aber dennoch möchte ich Christus gewinnen. Amen. Das ist es mir wert. Il a renoncé même à l'éducation, puisque ça a été, et puis là même, il a été joyeux dans cette décision parce qu'il savait qu'il a gagné Jésus-Christ. Verset 9. And before the he, not having my own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ. The righteousness which is of God by faith. That is believing the finished work of Christ. Das heißt, an das fertige Werk von Christus glauben. Verset 9, ça veut dire que tu crois à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. It means it's no longer about what I do, but what he did for me. Das heißt, es geht nicht um das, was ich tue, sondern das, was er für mich getan hat. Il s'agit pas de ce que toi tu fais, mais ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Amen. It's not how longer how I feel the poor. But how Jesus feed me. Es geht nicht mehr darum, wie ich die Armen unterstützt habe und gefüttert habe, sondern wie Jesus mich gefüttert hat. Amen. Il s'agit pas de comment tu nourris même le pauvre, mais comment Jésus-Christ t'a nourri, bien comment lui-même il nourrit les autres. Amen. It is no longer how I save people from Syria, from Croatia, from everywhere. But it is now the salvation of the Lord. Es geht nicht mehr darum, wie ich Leute aus Syrien oder Kroatien gerettet haben, sondern die Errettung des Christus ist jetzt das, was zählt. Il s'agit pas de combien de gens j'ai sauvé des pays, comme par exemple l'Afrique, bien quelque chose comme ça, mais il s'agit maintenant de du salut de Jésus-Christ. Verset 10. He said that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering, being made conformable unto his death, that I may know him, Christus erkennen. Pour connaître Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. To know Christ Jesus. Christus Jesus zu erkennen. Pour connaître Jésus-Christ. That is salvation. Das ist Errettung. C'est ça le salut. That is our freedom. Das ist unsere Freiheit. C'est notre liberté. That is our victory. Das ist unser Sieg. Amen. Amen. Your victory is not about having a house, a car, whatever, but having Christ Jesus. Unser Sieg ist nicht Haus, Auto, Anerkennung, sonstiges, sondern Jesus Christus haben. Amen. Ta victoire ne se trouve pas d'avoir, ou bien ta victoire n'est pas d'avoir une maison, un mari ou quelque chose comme ça, mais d'avoir Jésus-Christ. You know, when things are happening in the world, you have to see, you know, I don't know why people's eyes are not open. Ich weiß nicht, weshalb sich die Augen der Menschen nicht öffnen. Et quand les choses se passent dans ce monde, je comprends pas pourquoi les yeux des autres sont pas ouverts. Look at the war in Russia and the other side. Ukraine. Ukraine. Amen. You know, look at the war. Look at people running away from their cities. You know, they have cars, they have houses, they have properties, but they could trade nothing. Und wir sehen, wie der Ukraine-Krieg. If war comes, I'm coming. Shall. If war comes right now, nobody, you know, everything here will remain. And look at how things have been, homes have been destroyed. Where are the people? They could not take anything away. Und wir sehen im Ukraine-Krieg, wie vergänglich Dinge sind, wie vergänglich ein Menschenleben ist, wie vergänglich Besitz und Eigentümer sind, wie Leute ihr Zuhause zurücklassen müssen, wie Leute ihre Ehemänner zurücklassen müssen, ihre Söhne zurücklassen müssen und dann nur noch ohne all das weggehen müssen, aus dem Land fliehen müssen. Und all diese Sachen zeigen einfach, dass diese ganzen Sachen vergänglich ist. Das, was immer bei dir ist, was ewiglich hält, ist Jesus Christus. Ne? Et maintenant, on peut voir clairement que tout ce que les gens ont, c'est vanité. Par exemple, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Par exemple, on peut voir comment les gens sont en train de quitter leur maison, leur famille, à cause de la guerre. Et ça montre que c'est seulement Jésus-Christ qui reste pour toujours. Parce que tu peux avoir tout dans ce monde, mais il peut arriver un problème ou une situation où tu dois tout laisser derrière toi. Mais God children, it... In, Russia. On the other side. Ukraine, thank you. Praise the Lord. Hallelujah. You know, got children there. You know, the Russia, they cannot take the Christ in them. Mm-hmm. But they can take house, they can take car, they can destroy everything. Only Christ. It's all you that can say no to Christ. Yeah. And not other people. Are not people. Die Opposition, in diesem Fall Russland, kann dir alles wegnehmen, fleischlich gesehen, deinen Besitz, deine Familie, dein Eigentum, aber sie kann dir Jesus Christus nicht wegnehmen. Ne? Und deswegen hoffe ich einfach für die Kinder Gottes dort, dass sie das wissen und danach wandeln. Und si par exemple tu es un enfant de Dieu à l'Ukraine, naturellement les risques peuvent te prendre. Par exemple, ta maison, ton mari, ta famille, mais ne peuvent jamais te prendre Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est éternellement. Praise the Lord. Hallelujah. Back to Matthew 13, please. Matthew 13. Amen. Matthew 13. Amen. Amen. Again, the kingdom of heaven is like unto a treasure hid in the field. Verse 44. Matthew 13:44. The which when a man had found, I love this place. Praise the Lord. Ich liebe diese Stelle einfach. He hid it. And for joy thereof, goeth and selleth all that he had and buy that field. Verse 45. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls. Wie einige von uns gesucht haben, bis wir diese Perle gefunden haben. Amen, amen. Praise the Lord. Amen. Amen. What is it? 46. Who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Are you getting it? Then also verse 47. 47. Verse 47. Again, the kingdom of heaven is like unto a net that was cast into the sea and gathered all gathered of every kind, which when it was full. You know, you have been going from one church to another. Wir sind von Gemeinde zu Gemeinde gegangen. Until you came here. Bis wir hingekommen sind. Amen, that's the net. Das ist Netz. We are hungry. Wir waren hungrig. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Tu as allé des églises, parce que c'est ça ce qu'on appelle le filet. He said verse 48. 48. Which when it was full, they drew to shore and sat down and gathered the good into a vessel, but cast the bad away. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Encouraging people means the people are still in problem. Die Leute zu man is encouraging man. Wenn der Mensch Menschen ermutigt, ist der Mensch immer noch in Problem. I don't know if you're getting it. Si l'homme encourage une autre personne, ça veut dire que cette personne est toujours dans la captivité, a toujours un problème. Are you getting it? It means you are still in bondage. That's why you are there to encourage. Si tu dors, c'est pour t'encourager. Ils sont toujours dans la captivité, c'est ça pourquoi tu es là, pour les encourager. I mean, you are encouraging them to move on, but in their bondages. Du ermutigst sie, weiterzumachen in ihren Ketten, in ihrer Gefangenschaft weiterzumachen. Et tu es en train de les encourager et de continuer dans la chair. Are you getting it? Jesus said we are free. Aber Jesus sagt, wir sind frei von jeder Gefangenschaft. Also Christ und die, wir sind libre de chaque captivité. Is somebody understanding? Praise the Lord. Oh, yeah. Giving them the truth is a reminder that they are already free. Amen. Leuten die Wahrheit zu geben, ist eine Erinnerung daran, dass sie schon frei sind durch Jesus Christus. Amen. Et que tu leur donnes la vérité, ça leur rappelle qu'ils sont déjà libres à travers de Jésus Christ. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. If I'm giving you the truth, wenn ich die Wahrheit gebe, amen. It's a reminder that you are already free. Es ist eine Erinnerung daran, dass du schon frei bist in Jesus Namen. Si je te donne la vérité, c'est un rappel que tu es déjà libre. Amen. Amen. You know, like Jesus to John the Baptist. So wie Jesus zu Johannes dem Täufer. Comme Jésus-Christ avec Jean Baptiste. Amen. Amen. Jesus, he understood that John the Baptist was not in prison at all. No one can imprison the Lord. Amen. Jesus hat verstanden, dass Johannes der Täufer nicht im Gefängnis ist. That's why the devil makes you in prison. Niemand kann ein Kind Gottes in Gefangenschaft bringen. Es hat auch nicht vom Gefängnis gesprochen. Amen. Amen. Jesus Christ a compris que Jean-Baptiste n'était pas emprisonné parce qu'il savait que personne peut emprisonner Dieu. Praise the Lord. If I am there to encourage you, it means you are still and the problem. Wenn ich da bin, um dich zu ermutigen, heißt es, dass du immer noch ein Problem bist. Si je suis là pour t'encourager, ça veut dire que tu as toujours un problème. Amen. Amen. In Matthew 11, John was seeing himself in prison. In Matthäus 11 hat a problem. Johannes sich selbst im Gefängnis gesehen. Aber Jesus hat ihn nicht im Gefängnis gesehen. Amen. Et on peut voir dans Matthieu 11, Jean-Baptiste, il a vu qu'il est en prison. Mais Jésus-Christ a vu que Jean-Baptiste n'est pas en prison, mais il est au contraire libre. Amen. Amen. Because it's not what man calls prison. It's what he calls prison. Was der Mensch Gefängnis sieht, sondern das, was Jesus Gefängnis nennt, das ist Gefängnis. Il ne s'agit pas de ce que l'homme appelle prison, mais ce que Jésus-Christ appelle prison. He never sees John in prison. Er hat Johannes den Täufer nicht im Gefängnis gesehen. Jesus Christ a jamais vu Jean-Baptiste emprisonné. Amen. Amen. I'm not here to free you. Ich bin nicht hier, um dich zu befreien. Je suis pas ici pour te libérer. Because I know you are already free. Denn du bist schon frei. Amen. Je sais que tu es déjà libre. I just remind you of your freedom. Ich erinnere euch einfach nur an eure Freiheit. Je te rappelle de ta liberté. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, just like your comforter. Genauso wie dein Tröster. Is the Holy Spirit. Er ist der Heilige Geist. C'est comme le conforteur, c'est le Saint-Esprit. So also who encourages you is the Holy Spirit. Der dich ermutigt, ist der Heilige Geist. La personne qui t'encourage, c'est le Saint-Esprit. So also who help you, your helper is the Holy Spirit. Auch wer dir hilft, dein Helfer ist der Heilige Geist. La personne qui t'aide, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. My job is just to give you the truth and remind you of the truth. Meine Aufgabe ist, dich an die Wahrheit zu erinnern und dir diese Wahrheit zu geben. Mon travail est seulement de te rappeler de la vérité pour de te donner la vérité. Praise the Lord. Amen. Amen. You know, if the Holy Ghost is the one encouraging you, nothing of him is of the flesh. Wenn der Heilige Geist dich ermutigt, ist nichts von was er gibt vom Fleisch. Si le Saint-Esprit t'encourage, là il y a rien dans la chair. If he is the one comforting you, wenn er derjenige ist, that der comfort tröstet, is not of the flesh. Ist dieser Trost nicht vom Fleisch? Somebody getting it? Et si c'est lui qui t'encourage, c'est ça veut dire que il y a rien de la chair. If he is the one helping you, it's of the spirit and not of the. Wenn er derjenige, der dir hilft, dann ist es vom Geist, nicht vom Fleisch. Et si il t'aide, il n'y a rien charné de la chair. John 6:63, the flesh profited nothing. Johannes 6:63, das Fleisch nützt nichts. Jean 6, verset 63, la chair sert à rien. But the spirit gives life. Aber der Geist schenkt Leben. Mais l'esprit donne la vie. Amen. Amen. The flesh will give you death. Aber das Fleisch wird dir Tod geben. La chair te donne la mort. The spirit will give you life. Aber der Geist gibt dir Leben. Mais l'esprit te donne la vie. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We still have some time. Amen. Amen. I will quickly still remind you of things. Amen. Ich werde euch noch an ein paar Dinge erinnern. Et je vais te rappeler à certaines choses. Amen. Amen. To choose Christ and to remain in Christ. Christus zu wählen und Christus zu bleiben. Choisir Jésus-Christ et rester en tant que Jésus-Christ. In Revelation 3, verse 20, let us see something there. Offenbarung 3, verse 20. Apocalypse 3, verse 20. Praise the Lord. Mm-hmm. Revelation 3. Praise the Lord. Mm-hmm. Felix, can you help us to read verse 20? Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Please understand here very well. Versteht das bitte? Verse 20. You know, sometimes we always think that it's knocking only at the door of unbelievers. Manchmal and not hier. Our door, no, he's no longer there because we are already saved. Das he's still knocking. Dass Jesus nur an der Tür der Ungläubigen klopft, aber er klopft auch an unserer Tür noch. Quand on lit par exemple verset 20, donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que Jésus-Christ frappe seulement à la porte des incroyants, mais il frappe aussi à la porte des croyants. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He said, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in to him, and we sup with him, and he with me. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He wants us to hear his voice all the time. Er will, dass wir seine Stimme ständig hören. Il veut qu'on entend sa voix au chaque moment. And you keep on choosing him all the time. Und wir wählen ihn ständig. Et tu dois toujours le choisir. Before coming here, you choose him. That's why you are here. Bevor wir hingekommen sind, haben wir ihn gewählt. Deswegen sind wir heute hier, um ihm zuzuhören. Avant que tu es venu ici, tu as choisi d'attendre la voix de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Choosing him is how you remain in him. Ihn zu wählen, so bleiben wir in ihm. Si tu choisis Jésus-Christ, c'est comme ça, tu restes en Jésus-Christ. Are you getting it? Choosing him is how you ihn remain wählen, in him. So bleiben wir in ihm. Choisis Jésus-Christ, c'est comme ça, tu restes en Jésus-Christ. There is no day you don't take decision. An keinem einzigen Tag treffen wir keine Entscheidung. Il y a aucun jour dans lequel tu prend des décisions. No hours, you don't take decisions. Zu jeder Stunde treffen wir eine Entscheidung. Chaque jour, tu prends des décisions. No minutes, you don't take decisions. Jede Minute treffen wir eine Entscheidung. Chaque minute, tu prends des décisions. Don't stand up and if you go outside here, you take decisions. Aufzustehen und rauszugehen, das ist eine Entscheidung, die wir nachdenken, die wir treffen. Même quand tu te lèves pour sortir, c'est aussi une décision que tu prends. He want to take that decision for you. Er möchte diese Entscheidung uns wegnehmen. Mais lui veut prendre cette décision pour toi. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Again, choosing him is how you remain in him. Ihn zu wählen, so bleiben wir in ihm. Amen. Quand tu choisis Jésus Christ, tu restes en Jésus Christ. Choose Christ in all your decisions. Wähle Christus in all deinen Entscheidungen. Choisis Jésus Christ dans toutes tes décisions. Every day, every hours, every minute, every second. Jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde, jeden Moment. Chaque jour, chaque minute, chaque seconde, au chaque moment. Choose Christ in all, or it will be Satan in all. Wähle Jesus Christus in allem, sonst werden wir immer wieder Satan wählen. Choisis Jésus Christ dans tout, sinon ça va être le diable que tu choisis dans tout. You know, he said, I'm knocking. Satan is also knocking. Jesus sagt hier, ich klopfe an, aber der Satan klopft auch an. Dans verset 20, Jésus Christ dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe, puis même le diable, il frappe aussi à ta porte. Amen. Amen. They are both knocking. Beide klopfen an. Tous les deux sont en train de frapper. But you choose who to hear his voice. Aber wir entscheiden, wessen Stimme, auf wessen Stimme wir hören. Et c'est toi qui choisis à qui tu vas ouvrir la porte. In Joshua 1, it says, meditate in my word both day and night. In Joshua 1 sagt er, wir sollen Tag und Nacht über sein Wort nachsinnen. Et Josué 1 nous dit qu'on doit toujours penser à sa parole. It means choose me both day and night. Ça veut dire wähle mich Tag und Nacht. Ça veut dire choisis moi chaque jour et chaque moment. Amen. It means let it be Christ both day and night. Lass zu, dass es Christus ist Tag und Nacht. Il a dit que laisse que ce soit Jésus Christ le matin jusqu'au soir. Praise the Lord. Amen. Stop thinking evil about yourself. Hör auf, das Böse über dich zu denken. Arrête de penser mauvais de toi-même. Are you getting it? Mm. Amen. He gave me all this to give you. Amen. Er gab mir all das, um uns das mit uns zu teilen. Amen. Il m'a donné tout ça pour partager ça avec toi. Stop thinking evil about yourself. Hör auf, das Böse über dich zu denken. Arrête de penser mal de toi. The old man is dead and buried. Denn der alte Mensch ist tot und begraben. L'homme ancien est mort et enterré. The old you is dead and buried. Der alte Mensch, das alte Selbst, ist tot und begraben. L'homme ancien est mort et enterré. Praise the Lord. Amen. Amen. You are no longer the old you. Du bist Amen. Nicht mehr der alte Mensch. Tu n'es plus l'homme ancien. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you are always thinking evil about yourself, it means on a new mind. Wenn du immer böse über dich denkst, dann bedeutet das unerneuerte Gedanken. Si tu penses toujours mal de toi, ça veut dire que tu as des pensées qui ne sont pas renouvelées. Are you getting something here? Amen. Amen. It's, you know, no one wants me. No one loves me. No one tell me I love you. No one. You know, it's always no. But Jesus said I love you. Aber Jesus sagt, ich liebe dich. He said I am your husband. Er sagt, ich bin dein Ehemann. Was brauchst du noch? Was willst du noch? Jésus Christ t'a dit qu'il t'aime. Qu'est-ce que tu veux encore? Il t'a dit qu'il est ton mari. Pourquoi tu cherches toujours qu'une autre personne t'a dit qu'il t'aime? Amen. Amen. No one ever tell me I want to marry you. But Jesus said I'm married to you. Amen. Niemand sagt mir, dass er mich heiraten möchte, aber Jesus sagt, ich bin mit dir verheiratet. Amen. Dit que personne me dit qu'il veut me marier, mais Jésus Christ t'a dit qu'il est ton mari. Amen. Don't devil ever tell you I want to marry you. Kein Satan will dich heiraten. Aber Christus sagt, ich bin mit dir verheiratet. Amen. Das ist doch genug Freude. Amen. Tu dois avoir la joie qu'il n'y a pas un diable qui te dit qu'il t'aime, mais que Jésus Christ, le vrai Dieu, te dit qu'il est ton mari. Stop thinking evil about yourself. Hör auf, das Böse über dich zu denken. Arrête de penser mauvais de toi-même. You're already in victory if you have Christ. Wir sind schon im Erfolg. Amen. Er ist unser Erfolg. Amen. Si tu as Jésus Christ, c'est lui qui est ta victoire. Are you getting it, please? Amen. You have your father. Wir haben unseren Vater. Tu as ton père. If you know how he values you, you will not doubt him. Wissen würden, wie sehr er uns wertschätzt, würden wir ihn nicht anzweifeln. Si, si tu sais comment Jésus-Christ t'apprécie, là, tu vas pas douter Jésus-Christ. He said, "You are his own eyeball." Er sagt, du bist sein Augapfel. Amen. Il te dit que tu es son propre. I'm not encouraging you. I'm just telling you the truth. Ich ermutige dich nicht. Ich sage dir die Wahrheit. Je ne t'encourage pas, mais je te dis la vérité. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, just say, you know, Proverbs 23 verse 7 said, "As a man thinketh, so he is." Mm. As a man, go there, please. Let's go there. Proverbs 23:7. Stop thinking evil. Don't allow Satan to plant seed into your heart. Hör auf, das Böse zu denken über dich. Lass nicht zu, dass der Satan dir irgendwas anzieht, was nicht zu dir gehört. Du bist nicht alleine. Amen. Proverbs 23:7. Amen. Amen. Amen. It's better to be with Christ than to be with 100 devils. Es ist besser, mit Christus zu sein, als mit 100 von Dämonen zu sein. Vaut mieux être avec Jésus-Christ au lieu d'être avec 1000 démons. You know that? Einer Person so bild. Amen. Amen. You know they can count your friends, but you can only say Jesus. Sie können ihre Freunde zählen alle, aber du kannst nur Jesus sagen. Les gens peuvent compter leurs amis, mais toi tu peux seulement. They want to make birthday party. You can see, you see everywhere for, but you only have Christ. Wenn sie Geburtstag feiern, ist alles voll. Aber bei dir ist einfach nur Jesus Christus. Da sind keine Dämonen, da ist keine Finsternis, da ist nur Licht. Si les gens fêtent leur anniversaire, il y a beaucoup de gens qui sont là. Mais quand toi tu fêtes ton anniversaire, il y a seulement Jésus, c'est seulement Jésus Christ. Et là, c'est ça la victoire, parce que Jésus Christ est la lumière et pas les ténèbres. Verse 7, it said, for as him, for as he thinketh in his heart, so is he. Praise the Lord. Yeah. Beware of how you think about yourself. Nimm dich in Acht vor deinen Gedanken über dich selbst. Fais attention de tes propres pensées sur toi-même. Change it, please. Verändere sie bitte. Amen. Tu dois les changer. Amen. Amen. You are not a stranger in the house of the Lord. Tu bist kein Fremder im Haus Gottes. Tu n'es pas un étranger à la maison de Dieu. Amen. Your thought is a testimony. It's your testimony. Deine Gedanken sind dein Zeugnis. Tes pensées sont un témoignage. You know, if I give example, Enoch, in Hebrew 11. Enoch beispielsweise in Hebräer 11. Par exemple, Enoch à Hébreu 11. You know, things might not be working for him then. Dinge haben nicht für ihn funktioniert damals. Peut-être les choses n'ont pas fonctionné pour lui. Amen. The things might not be good for him. Dinge laufen naturally. Liefen vielleicht nicht gut für ihn damals. Naturellement, les choses ne marchaient pas bien pour Enoch. But he refused to think and speak like man. Aber er hat sich geweigert, so zu denken und so zu sprechen wie Menschen. Mais il a refusé de parler, de penser comme l'homme. Look at what he speak. Schaut euch an, was er gesprochen hat. Il a dit. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Hebrew 11. Hebräer 11. Hebrew 11. Verse 5. By faith, Enoch was translated that he should not see death. Why? I was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Praise the Lord. Hallelujah. You know, maybe nothing was even working for him, but he believed one thing. Just like Paul said, one thing I do. Und, Amen. You believe one thing. Aber an eine Sache hat festgehalten. Eine Sache hat geglaubt, dass der Herr ihn liebt. Et genau wie Paulus. Ici on peut voir que naturellement peut-être il y avait rien qu'Enoch avait pour croire, mais il avait seulement, il croyait seulement que Jésus-Christ l'aime, et c'est ça pourquoi il était capable à être agréable à Dieu. Amen. Amen. One thing you have to believe is that you are Christ. Eine Sache, die du glauben musst, ist, dass so du Gott bist. Right, so wie er ist, so bin ich jetzt. No matter whatever is outside, egal, whatever people think. Um mich herum vorgeht, was Leute denken. Amen. Une chose que tu dois croire et que tu es Jésus-Christ, tu es un avec Jésus-Christ, et comme il était, comment il est, c'est comme ça tu es aussi. His testimony. Sein Zeugnis. I don't get it, something. He said his testimony was that he pleased God. Sein Zeugnis war, dass er Gott wohlgefallen hat. Son témoignage a été qu'il a, il était agréable à Dieu. Amen. You and me, we are the Lord's witness of this, of His goodness and His mercy. We are the Lord's witness. We experience His goodness and His mercy all the time. Wir sind die Zeugen von Gottes Gutmütigkeit und Barmherzigkeit. Wir erfahren seine Gutmütigkeit und seine Barmherzigkeit tagtäglich. Toi et moi, nous sommes les témoins pour Dieu qui ont vécu la bonté et la grâce de Jésus-Christ. You know, yesterday as we were driving to the airport to collect things, you know, I told my son, we were both in the car, Felix, I said, you know, the Lord is our provider. The Lord started speaking to me. He said, He is our provider. What can I see how He provide me with a family? Mm-hmm. Are you getting it? No, James, no, no. Anytime we hear provider, we always think of money. Mm-hmm. He said, can I see how He provide me with a family? Mm-hmm. Amen. Amen. I can just choose one hand and say, come. Mm-hmm. And it's there. Mm-hmm. He is our provider. Amen. Amen. Als ich gestern zum Flughafen gefahren bin mit Felix, um die Sachen abzuholen, da hat der Heilige Geist auch zu mir gesprochen und mir gesagt, dass ich bin dein Versorger. Und manchmal, wenn wir über das Wort Versorgung hören, denken wir immer, dass es um Geld geht. Aber es geht auch einfach um eine Familie in Christus. Und das hat er mir offenbart, dass er mich mit einer Familie in Christus versorgt hat, wo ich mir einfach einen Kopf aussuchen kann und sagen kann, komm, steig mit uns auf, wir fahren irgendwo hin und machen was zusammen. Und das funktioniert, weil es Christus ist. Und das ist seine Versorgung, seine himmlische Versorgung an Geschwistern, die er uns geschenkt hat durch sein Blut. Amen. Hier, quand j'étais en cours de route à l'aéroport avec mon fils, Dieu commençait à parler à moi et puis il m'a révélé comment il est notre soutien. Parce que très souvent, quand on parle de que Jésus-Christ prend soin de nous, on pense toujours de l'argent. Mais ici, Dieu m'a montré qu'il m'a aussi soutenu ou bien il me soutient toujours aussi avec une famille. Il m'a donné une famille et quand j'ai toujours besoin de l'aide, il y a toujours une personne qui est capable à m'aider. Ça veut dire qu'à travers les gens, il prend soin de moi. It is no longer I have children in the natural world, but I have children of God. Amen. Ich habe Kinder in der natürlichen Welt und ich habe Kinder. That's the greatest victory. Amen. Das ist der größte Sieg. Donc je n'ai plus des enfants dans la chair, mais j'ai aussi les enfants en Jésus-Christ, puis c'est ça la vraie victoire. I understood how Paul was, you know, Paul was not after all this. Mm-hmm. You know, for him he was so satisfied. Timothy, my son. The other one, my son. The other, can you see? Mm-hmm. Praise the Lord. It's only the Lord that knows your true children. Konnte verstehen, wie Paulus nicht hinter Ehe war, hinter Partnerschaft oder sonstiges, sondern er war schon zufrieden mit Christus. Er hatte seine Kinder in Christus schon. Timotheus, all diese Leute, die mit denen er die Wahrheit teilen konnte. Titus, mit denen er die Wahrheit teilen konnte. Und et c'est ça pourquoi j'ai aussi compris comment Paul a été capable d'être satisfait parce que lui, par exemple, naturellement, il n'était pas marié, il n'avait pas des enfants dans la chair, mais il était toujours capable à dire tel et tel mon fils, ou bien Matthieu mon fils, Tite mon fils, parce qu'il a compris que c'est le sang de Jésus-Christ qui m'a maintenant donné aussi même les enfants dans l'esprit en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il n'était pas aussi triste qu'il n'avait pas des enfants. Praise the Lord. Hallelujah. And you know, my son here, Felix, said also, he replied, and says, how also he provides us with you. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord is our provider. That's why we are also there for us. Amen. Und als ich mit ihm geredet habe, hat er auch zurückgeantwortet, gesagt, ja, und deswegen bist du auch hier mit uns, deswegen, weil der Herr unser Versorger ist. Ne? Das ist ja halt, das ist... Here for us. Du bist da für uns, wir sind da für dich, das ist alles durch Christus und wegen Christus möglich. Et même Félix, il a répondu, il a dit, oui, même Dieu m'a aussi soutenu avec une famille en Christ, et puis je l'ai aidé aussi à comprendre que toi tu es là pour Jésus-Christ, Jésus-Christ est aussi là pour toi, et puis ça fonctionne toujours comme ça. He is our provider. Er ist unser Versorger. Il prend soin de nous. In everything. In allem. En tout. Everything. In allem. En tout. Amen. Stop bothering yourself about things. Hör auf, dir Sorgen zu machen um Dinge. We know the right time. Er ist ein Versorger. Er weiß, er kennt die rechte Zeit. Er rettet den Herrn zu sehen. Genesis 22. 1. Mose 22. Praise the Lord. Hallelujah. You know, we went to airport to pick things. And I look at the things and I said, Father, you are really the provider. He is the provider of everything. Mm-hmm. I know years ago, before our coming to Germany here, I could not even buy just something new. Because we see things very expensive. I was already married. We are already married. Amen. Having two children. Amen. Mm-hmm. But buying new clothes was a problem. Amen. Mm-hmm. But when I look at everywhere, I said, Father, it reminded me of him a lot. Mm-hmm. He said, this will help his children to know that he is the real provider. Amen. Whatever it is, he knows the time. Amen. He knows when. And he will give you strength, power to enjoy everything. Amen. Und auch als ich dann diese Sachen, die wir abgeholt haben, am Flughafen mir angeguckt habe, diese riesigen Pakete, dachte ich mir einfach nur so, krass, weil es gab eine Zeit, da konnte man sich nicht mal neue Sachen leisten. Konnte man sich nicht vorstellen, irgendwas Neues zu kaufen, etwas zu kaufen, was noch nicht jemand vorher besessen hat. Sondern es war immer Secondhand, andere Sachen, die man sich geholt hat oder die man versucht hat, irgendwie sich zu ergattern. Und heute ist der Herr unser Versorger und zeigt, und es zeigt sich auch physisch in diesen Dingen, die wir nur durch ihn haben können. Und deswegen... Amen. Genau, deswegen müssen wir lernen, in jeder Situation zufrieden zu sein, weil er weiß die rechte Zeit, wann es an der Zeit ist. Und er wird dir sogar die Kraft geben, um diese Zeit dann auch zu genießen. Weil viele Leute kommen irgendwo an, aber sie sind komplett kaputt, kommen sie da an. Und dann gehen komplett kaputt in die Rente und sind dann tot nach 2 Wochen, weil sie sich die ganzen Jahre tot gearbeitet haben für diesen Moment. Aber der Herr, er bringt uns dahin und gibt uns auch die Kraft, um diese Dinge dann zu genießen, wenn es soweit ist. Praise the Lord. Hallelujah. J'ai compris les choses de l'aéroport et puis j'ai vu combien de choses on nous a envoyées. Je me suis rappelée à l'époque où on n'était même pas capable d'acheter quelque chose moins cher parce qu'on n'avait pas l'argent du tout, moi et mon mari, quand nous sommes venus ici en Allemagne. Et c'est là où j'ai compris que c'est Dieu qui prend soin de nous parce que là où on était avant, même pas capable d'acheter quelque chose, ou là où nous sommes maintenant avec beaucoup de choses, avec beaucoup de vêtements que Dieu nous a donnés, j'ai compris que c'est Jésus-Christ qui travaille toujours dans nos vies, c'est lui qui prend vraiment soin de nous. Et quand maintenant il bénit ses enfants, il donne aussi ses enfants la force et puis la possibilité de même profiter, puis même apprécier ce que Jésus-Christ les a donné. Praise the Lord. Allow him to be your provider. Lass zu, dass er dein Versorger ist. Lass que Jésus-Christ prend soin de toi. Amen. Amen. When we came into this house, we are looking for this metro card everywhere to go and buy things in metro. Looking for a metro card, we want to go and buy things in metro. No one to give us. I asked so many people, I phoned them, they said, some said they have it, they cannot give it up. Even the man that was rented here said he had, but he did not give us. But today I can send for people to have it. And the day they told me, I'm coming here. The metro that whoever want to have it in the ministry, I should sign, then they will give him. Mm-hmm. I said, Daddy, You are so good. Mm. It's not longer about me, it's about others having it. Mm. Through me. Amen. You can see that he's the greatest provider. Amen. Mm. Und auch als es damals, damals wollte ich immer diese Metrokarte haben, diese Karte, mit man halt in dieses große Geschäft gehen kann, wo man halt für, wenn man halt ein Metro-Gewerbe hat, genau. Und wir wollten immer diese Karte haben, damit wir da halt reingehen können, weil nicht jeder kann die Metro rein und muss diese Karte haben, um da Zugang zu haben. Ich habe dann halt oft auch Familienfreunde gefragt, wie sieht das aus, könnte ich mir so eine Karte klar machen, aber die meisten konnten nicht oder wollten, aber es ging irgendwie nicht. Und auch der Mann, der früher diese hier Räumlichkeiten hier gemietet hat von uns, der hatte auch so eine Metrokarte, aber der wollte und konnte uns das irgendwie auch nicht geben. Und irgendwann, das gerade, haben wir diese Metrokarte halt auch bekommen. Und man hat mir dann halt auch gesagt, dass, ey, wenn du möchtest, wenn du jemand anderes diese Metrokarte geben möchtest, kannst du das auch mal. Du musst einfach nur für die Person unterschreiben. Und dann kriegt die Person das auch. Und das hat mich halt so überrascht und so dankbar gemacht, dass ich so lange danach das gesucht habe oder das wollte. Und der Herr hat mich einfach auf übernatürliche Weise in diese Lage gebracht, dass ich jetzt auch sowas habe und dass ich das sogar auch anderen geben kann. Und dafür war ich einfach sehr dankbar in dem Moment und auch heute noch. Il y a un magasin qu'on appelle Metro. Et là-bas, tu es seulement capable à faire des achats si tu as une carte. Et à l'époque, moi, je n'avais pas cette carte parce que pour avoir cette carte, tu dois avoir des contacts. Tu dois avoir une autre personne qui est capable à te donner ses... Oui, l'autorisation, ou bien qui signe pour toi que tu es capable d'avoir cette carte. Et j'ai demandé beaucoup de gens, mais eux n'étaient jamais capables à me donner cette carte. Après quelques années après, j'ai eu maintenant la chance d'avoir la carte pour aller acheter des choses au métro. Et ils m'ont même dit que si moi je signe pour les autres gens, je peux aussi même donner les autres gens aussi cette carte. Parce que c'est là où j'ai compris qu'il s'agit plus seulement de moi-même ou bien ma propre famille, mais aussi des autres gens qu'à travers de moi, ils sont aussi capables à recevoir cette carte. Et c'est là que j'ai compris que Jésus-Christ est la personne qui fait tout possible, même si pour l'homme c'est impossible, mais chez Jésus-Christ, il y a toujours des portes ouvertes qui nous donnent. Praise the Lord. Hallelujah. Everything in his kingdom is overflow. Alles in seinem Königreich ist Überfluss. Amen. Amen. Amen. Dans le royaume de Dieu est dans l'abondance. Amen. Amen. If anyone want to have it, said I should just sign and give it to him. Wenn irgendjemand anderes diese Metrokarte auch haben möchte, soll ich einfach unterschreiben für die Person, dann kriegt die Person diese Karte. Ça veut dire que si une personne veut avoir cette carte, là je peux aussi signer pour cette personne. Praise the Lord. Hallelujah. Let us quickly go through Genesis 22. 1. Mose 22. Genesis 22. The Lord my provider. Der Herr mein Versorger. Dieu mon soutien. That was what Abraham said. Das hat Abraham gesagt. C'est ça ce que Abraham a dit. And that was what he believed. Das hat geglaubt. Are you getting it? That was his thought. Das waren seine Gedanken. Bitte? Das waren seine Gedanken. C'est ça, ça a été ses pensées. Amen. Amen. And the Lord was really his provider. Und der Herr war wirklich sein Versorger. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Allow it to come from your heart that the Lord is Lass my provider. Lass zu, dass es aus deinem Herzen Amen. Kommt. Der Herr ist mein Versorger. Laisse que ça vienne de Dieu que de ton cœur que Dieu est ton fournisseur. Not just money, not just no, in everything. In allem, nicht nur in Geld. Prayer was not about money. If you see it, amen. Pas seulement avec l'argent, mais avec tout. Denn hier ging es nicht um Geld. Und das sehen wir jetzt, wenn wir von Vers 2 ablesen. Praise the Lord. Verset 2. Amen. Papa, can you help us to read verse 1? 1. Mose 22, 1. Verset 2, Vers 1. Genèse 22, verset 1. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham, and he said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. Thank you. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham, and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. Verse 2. And he said, Take now your son, your only son, Isaac, whom thou lovest. Praise the Lord. Amen. Amen. God knew that Abraham loved his son. Gott wusste, dass Abraham seinen Sohn liebt. Dieu savait que Abraham aime son fils. Amen. And he did not keep it, he said it to Abraham, whom thou lovest. Amen. And guide thee into the land of Moriah, and offer him death for a burnt offering upon one of the mountains, which I will tell thee of. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And in verse 3, and Abraham rose up early in the morning and saddled his ass and took, you know, he did not even waste time. Und keine Zeit verschwendet. Und wir sehen, Abraham n'a pas perdu le temps. Amen. Amen. To look, go to Google and see it if it is. If it makes sense. Er hat gehört und gehandelt. If this is really from God. Er hat nicht erstmal gegoogelt und geguckt, ob es überhaupt von Gott sein kann. Il n'a pas d'abord recherché à Google pour savoir si c'est vraiment Dieu qui parle à lui. Are you getting it? I look for somebody to help him. Please, is this really from God? He will go to his wife. You know, his wife was that woman was who met him. Even to make the first mistake. Mm. Amen. Und er ist auch nicht mal zu seiner Frau gegangen, um sich da zu beratschlagen, weil auch diese Frau der Grund ist, weshalb er diesen ersten Fehler überhaupt gemacht hat. Amen. Il n'a même pas demandé sa femme qui a même causé de l'autre mal. Amen. Foot. He obeyed the voice of the wife. Er hat der Stimme der Frau gehört. Thank the Lord that the Lord did not destroy him. Und danke dem Herrn, dass er deswegen nicht zerstört wurde, dass der Herr ihn noch gerettet hat. Au début, Abraham a obéi à la voix de sa femme, et je remercie Dieu comment Dieu n'a pas détruit Abraham. Amen. At this time, you just kept it away from the wife. Who knows if I tell her what will happen? Not the let me take the son and run away before unbelief, fear and doubt will come. Praise the Lord. Ja, und er hat seine Sache schnell gemacht. Er hat, er ist eben nicht zu seiner Frau gegangen, hat mit ihr Rücksprache gehalten, sondern er hat gehört, gehandelt, das gemacht, ohne in Gefahr zu laufen, dass er wieder Unglauben, Zweifel oder Ängste von der Frau eingepflanzt bekommt, sondern hat einfach gehandelt. Et quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham a agi directement, il n'a pas pris encore le temps pour aller parler avec sa femme. Et là, il voulait protéger sa foi, ce que Jésus-Christ, ce que Dieu a parlé à lui. Il ne voulait pas que la doute ou bien la peur, les doutes ou bien la peur entrent dans sa vie. Verse 3 again. Verse 3. And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass and took two of his young men with him and Isaac, his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up and went in unto the place of which God had told him. Verse 4. 4. 4. Then on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. Verse 5. 5. And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship, and come again to you. He did not say, I will come alone. He said, we will come again to you. Wir werden zusammen zurückkommen. Are you getting it? Il n'a pas dit que je reviendrai toute seule, mais là, nous reviendrons auprès de vous. He really believed God. Er hat Gott wirklich geglaubt. Il a vraiment cru Dieu. He believed that there is nothing possible with geglaubt, him. Dass für ihn nicht that he is not a killer. Dass er kein Mörder ist, sondern ein Geber. Il a vraiment cru que Dieu est pas une personne qui tue, mais qui donne. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Some of us will start crying there. Von uns werden da anfangen zu weinen. I'm sorry, I'm the only one coming. I don't even understand this God. As they tell them goodbye. Ashit. Give them ashit. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Und andere Leute würden in der Situation weinen und zusammenbrechen und sagen, Isaac, verabschiede dich von den Leuten, weil es kann sein, es sieht nicht gut aus für dich. Ja. Yeah. Now your last prayer. Et dans cette situation où là, peut-être il y a certains gens qui voulaient commencer à pleurer, puis même dire que adieu, au revoir à chaque personne parce que tu as plus rentré. He never see Isaac dead. But Isaac niemals tot gesehen. Mm. Il a jamais vu Isaac comme mort. You never see other side. Mm. Du siehst die andere Seite Christ. Nicht. Du siehst Christus. Tu Amen. Vois jamais l'autre côté, mais tu vois toujours Jésus. Hate to see other side. Hasse die andere Seite zu sehen. Love to see Christ. Liebe Christus zu sehen. Déteste de voir l'autre côté, puis aime à voir Jésus Christ. Verset 6. Amen. Mm. And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac, his son. Amen. Mm-hmm. And he took the fire in his hand and a knife. Hey. And they went both of them together. Hey. You know, Isaac was already 17 years of age. Amen. And he could see that there was, you know, it's already, you know what was happening. He could see knife. He said, what are we going to do? Mm-hmm. You know, he asked questions. Amen. Und Isaac war schon alt genug, eventuell 17, und war schon in der Lage zu wissen, was hier jetzt passiert, also was hier passiert, oder auch Fragen zu stellen und zu denken, okay, was geht hier ab, was ist los? Et puis Isaac, il avait déjà peut-être 17 ans, et puis il a été capable à comprendre ce qui se passe, parce qu'il a vu qu'il y a certaines choses qui se passent là-bas. Amen. Amen. But there's no animal. Who is the animal? Who will now become... Wer ist das Tier? Wer wird das Tier? I can see wood, I can see, everything complete, but there's something that is... Who is this person? Aber was fehlt? Wer wird jetzt geopfert? Oder was wird jetzt geopfert? Ich pouvais voir le feu et le couteau, mais ne pouvais pas voir un animal, un agneau. Amen. And Isaac spake unto Abraham, his father, and said, my father, and he said, here I am, son. And he said, behold the fire, said, the wood. Sieben. But where is the lamb? Are you getting it? Mm. For a burnt offering. You know, Abraham did not burst into tears. Abraham is this question she was. The lamb. That is a big question. I cannot even answer it. Because it might be you. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Abraham believed God. Und Abraham ist eben nicht in Tränen ausgebrochen. Oder hat gesagt, ich weiß es nicht, ich glaube, du bist es. Oder, er hat einfach im Glauben geantwortet. Und deswegen ist er auch der Vater des Glaubens. Et Abraham n'a pas commencé à pleurer, mais il a cru Dieu. C'est ça pourquoi il a appelé le père de la foi. And Abraham said, my son, God will provide himself a lamb. He is so, he is the provider. He will provide. We don't do anything outside him. He will provide himself. Mm-hmm. Are you getting it? He did not say he will provide us. He will provide himself because it's all about him. Amen. Er hat gesagt, er versorgt für sich selbst, denn es ist immer um ihn. Wir sind niemals außerhalb von ihm. Verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Donc ça montre que Jésus-Christ, il se donne toujours lui-même. Amen. Amen. Verset 9. And they came to the place which God had told him of. And Abraham built an altar there and laid the wood in order and bound Isaac, his son, and laid him on the altar upon the wood. He trained his son in the ways of the Lord. Und hat sein Kind erzogen. Und hat sein Kind in Christus aufgezogen. Ne? Das Kind hätte auch sagen können, alles klar, 1-1, wir klären das hier. Wenn jemand brennt, dann du, nicht ich. Ich hab noch viele Jahre vor mir, aber du bist jetzt bald weg, deswegen wir opfern dich. Na, aber es hat erst Praise nicht. The Lord! Wow. Ein Killer! Hey? Er hätte direkt Wonder. Umschwenken können. Et Dieu merci, Abraham a éduqué a éduqué Isaac en Jésus-Christ dans la foi, parce que on peut voir ici qu'Isaac, il a été, il a obéi à Abraham, parce que les autres enfants sont même capables à maintenant même sacrifier leur père, parce qu'ils ont vu que mon père veut me sacrifier, donc laisse-moi maintenant sacrifier mon père. Amen. You know, it's not cancer. Who is older? You are supposed to be the animal, not me. Praise the Lord. Hallelujah. Does it be me? Ja. Er hätte auch diskutieren können und sagen können, wie gesagt, ne, ich bin jünger als du, ich habe noch viel mehr Jahre von mir, lass uns doch dich einfach aufnehmen. Oh, you have a lot of slaves. Why don't we take some? Oder lass uns doch klar, wir können einen von denen nehmen. Wieso denn mich? Wieso ich? Et les autres enfants sont même capables à discuter avec leur père, et puis en disant, par exemple, moi-même je suis jeune, toi tu es plus âgé, pourquoi on ne peut pas te sacrifier, toi, parce que toi, tu as déjà fait ta vie, moi je suis encore jeune, ou bien pourquoi tu prends pas un de tes esclaves, pourquoi tu veux me sacrifier? Amen. You know, the Bible says, train your child in the ways of the Lord. And when he is grown up, he will not depart from it. Amen. Yeah. Die Bibel sagt, dass wir sollen unsere Kinder in Christus erziehen, damit wenn sie erwachsen sind, sie von diesen Wegen eben nicht abwendig werden. Et la Bible nous dit qu'on doit éduquer nos enfants en Jésus-Christ dans la foi pour que quand ils sont maintenant plus âgés ou bien des adultes, qu'ils ne laissent pas le chemin de Dieu. That he will follow him there. It means a lot. Dass er ihm sogar gefolgt ist. Amen. Vertraut hat. Some children say, why was I going to go with you at all? It's from home that we argue. Ja. Und es gibt so viele Kinder, die schon zu Hause angefangen hätten zu diskutieren und sagen, ich komme nicht mit, ich sehe dich nicht an, es kommt noch jemand mit. I have prayer, I have stresses going to. Oder ich muss auch wohin gehen. You said you have to do your job. Du wirst diskutieren von Anfang an. Aber er war mucksmäuschen still, wie der Herr, als er ans Kreuz gegangen ist. Amen. Oh Dieu God. Que Isaac, il était un fils qui l'a obéi à son père, il n'était pas un fils qui discutait, parce qu'il était même capable à discuter dès le début, même à la maison, il pouvait même dire que oh, moi je vais rester à la maison, toi tu peux aller et puis faire ton sacrifice, pourquoi je dois te suivre? Verset 10. And Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. Verset 11. And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, here I am. Verse 12. And he said, lay not your hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know you, amen, that thou fearest God, seeing thou hast not withheld your son, your only son, for me. Amen. Your only son. It was this boy was not only a son to Abraham. But God said your only son because he's coming from me. Amen. Wir sehen auch hier, dass Gott wieder sagt, dein einziger Sohn, weil das ist der einzige Sohn, den er anerkennt, den er sieht. Der Rest ist für ihn inakzeptabel. In Verset 12, on peut voir que Dieu appelle Isaac le propre fils, donc le fils unique d'Abraham. Or, qu'Abraham avait deux enfants, mais Jésus-Christ accepte seulement les enfants qui viennent de lui. Verse 13. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, meaning the Lord will provide. Amen. As it is said to this day, in the mouth of the Lord, it shall be seen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And if we read further to get up to, I want us to read up to verse 18. Verse 15. And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time. Verse 16. And said, by myself I sworn, said the Lord, for because thou hast done this thing, and have none will tell your son, your only son, 17. He said, that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply your seed, as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the seashore, and the seed, and your seed shall possess the gate of his enemies. Verse 18. 18. And in your seed shall all the nation of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Because you obeyed my voice. Weil du meiner Stimme gehorcht hast. Parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Before we go further, in verse 7 and 8, as a man thinketh in his heart, you can see verse 8, the reply, what Abraham, his reply to the question the son asked him. In 1. Mose 22:8 sehen wir, wie Abraham seinem Sohn antwortet, so wie ein Mensch denkt, so ist er auch. Dans Genèse 22, verset 8, on peut voir comment Abraham a répondu son fils. Et puis on vient de lire aussi Proverbe que, où on a écrit la façon comme l'homme pense, comme ça il est. Das, was du denkst, das bist du. Und das, was du denkst, wirst du auch aussprechen. Et ce que tu penses, tu es aussi cette, tu aussi comme ça. Tout ce que tu penses, c'est comme ça que tu vas parler. He said, and Abraham said, my son, God will provide himself. You know, Abraham's heart was full. Of the Lord. Abrahams Herz war voll vom Herrn. Verset 8, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira, pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Donc ça montre que le cœur d'Abraham était rempli de Dieu. Praise the Lord. You know, here in verse 18, amen. Verset 18, we obey the voice of Christ and not the voice of those that I need. Wir gehorchen der Stimme von Christus, nicht der Stimme von den Leuten, die in die Hilfe brauchen oder die Not sind. Nous on obéit à la voix de Dieu et pas à la voix des gens qui ont besoin de notre aide. To obey the voice of Christ and not the voice of the poor. Der Stimme von Christus gehorchen, nicht der Stimme der Armen. Nous on obéit à la voix de Dieu et pas la voix des pauvres. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord said, give me your son. Der hat zu ihm gesagt, gib mir deinen Sohn. Dieu a dit, donne-moi ton fils. It was not because God was hungry of a son. Nicht weil Gott or in need of a son. Nach einem Sohn war oder weil einen Sohn gebraucht hat. C'était pas parce que Dieu avait besoin d'un fils. God have enough son. Jesus hat genug Söhne. Il a déjà beaucoup de fils. He can turn stones to become son. Er kann auch Steinsöhne machen. Amen. Il peut même tourner des pierres. Il peut même faire que le pierre devienne le fils. It was not about Abraham. Es ging nicht um Abraham. Il s'agissait pas d'Abraham. Amen. Praise the Lord. Amen. Oh, sorry, please. It was not about God, but about Abraham. Amen. Es ging nicht um Gott, es ging um Abraham. Il s'agissait pas de Dieu, mais d'Abraham. Amen. It was not about God, but about Abraham. Es ging nicht um Gott, es ging um Abraham. Il s'agissait pas de Dieu, mais d'Abraham. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I don't know if we are able to stop here. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. If you look at the Queen of Sheba, for example. Wenn wir uns die Königin von des Südens anschauen. Si on voit par exemple la reine de Sheba. You know, he traveled all the way. Amen. Sie ist aus sehr weit hergereist. Elle venait de très loin. He heard of Solomon. Sie hat von Solomon gehört. Il a écouté de Solomon. He traveled all the way. Und sie ist gereist. A long journey. Auf eine lange Reise hat sie sich gemacht, um ihn anzutreffen. Elle voyageait tellement loin. And what he heard about, what she heard about Abraham was about Solomon was that Solomon was so rich. Was sie über König Solomon gehört hat, über Salomon gehört hat, war, dass er sehr reich war, dass er der reicheste war. Et puis ce qu'il a entendu de Salomon était qu'il était vraiment riche. Amen. Solomon even have wealth more than the Queen of Sheba. Und König Salomon hatte sogar mehr Reichtum als die Königin des Südens. Et puis Salomon était plus riche que la reine de Saba. But this woman still went with a gift. Aber diese Frau ist dennoch mit einem Geschenk zu König Salomo gekommen. A lot of gifts. Mit mehreren Geschenken. Mais la reine de Saba est venue avec beaucoup de cadeaux. Amen. She did not say, okay, if you have more than me, so no need to go there. So go there with gifts. Er hat nicht gesagt, sie hat nicht gesagt, er hat mehr als ich ihm jemals bieten könnte, deswegen ich brauche da nicht mit dem Geschenk aufzutauchen. Das ist nicht nötig. Amen. Weil es geht darum, der Stimme des Herrn zu gehorchen. Es geht darum, d'obéir à la voix de Dieu. It was about Abraham and not God. Es ging um Abraham und nicht um Gott. Il s'agissait d'Abraham et pas de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. In Philippians 4, verse 10 to 19, Paul says, it is not about me, but you. Sagt Paulus auch, es geht nicht um mich, sondern es geht um euch, um eure Beziehung mit Jesus. Let's talk quickly, go there, please. Let me see. Okay, good. Dans Philippiens 4, Praise the Lord. Hallelujah. Dans Philippiens 4, Jésus-Christ explique qu'il ne s'agit pas de l'homme et de lui-même, mais de l'homme. Philippiens 4, verset 10 to 19. 4:10-19. Philippiens 4:10-19. He said, but I rejoiced in the Lord greatly, that now at the last your care of me have flourished again. Wherein you were also careful, but you lack opportunity. Verse 11. Not that I speak in respect of want, but I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. I am satisfied with Christ. Ich bin zufrieden mit Christus. Ich bin satisfied avec Jesus Christ. Verse 12. 12. I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Verse 13. 13, yes. I can do all things through Christ, which strengthens me. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. All I need to do is just remember Christ. Alles, was ich brauche, ist mich an Jesus Christus zu erinnern. Und dann kann ich alles tun. Amen. Si je me rappelle à Jésus-Christ, je suis capable à faire tout. Amen. If you remember, if you can remember the finished work of Christ, you can do all things. Wenn du dich an das fertige Werk von Christus erinnern kannst, dann kannst du alles. Amen. Amen. If you can remember what he did for you, wenn du dich daran erinnerst, for was er für dich getan hat, dann kannst du alles für ihn tun. Si tu te rappelles à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, là tu es capable à faire tout pour Jésus-Christ. Verse 14 said, notwithstanding, you have well done, that you did communicate with my affliction. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 15. 15. Yes. Now, you Philippians, know also that in the beginning of the gospel, when I depart from Macedonia, no church communicates with me as concerning giving and receiving. It's a pity. Very sad. Das ist traurig, dass keine Gemeinde ihnen unterstützt. Amen. Hat. It's a no church except the Macedonians. Nur die Mazedonier haben ihm geholfen. Amen. Ich bin da für Paul, sauf l'église de la Macédoine. Are you getting it, please? Mm. Amen. Amen. Somebody so full of revelation. Jemand, der so voll ist von Offenbarung. And nobody is there to support Christ. Und niemand ist da, Christus, um Christus zu unterstützen. Une personne comme Paul qui a été plein des révélations, une personne a été là pour soutenir Paul. Amen. Amen. He's still there today. Und auch heute ist das noch so. Même aujourd'hui, c'est aussi comme ça. Amen. Amen. He's still doing it today. Auch heute ist es noch so. Et aujourd'hui, c'est aussi comme ça. Verse 16. 16. He said, for even in Thessalonica, you sent once and again unto my necessity. Are you getting it? And this Macedonia, they were the poorest. Diese Mazedonier, die waren die Ärmsten. They had nothing. Die hatten nichts. But out of their poverty, the abundance of their poverty, they were there for the Lord. Aber aus ihrer Armut heraus haben sie dennoch gegeben und waren für den Herrn da. Et les Macédoines, ils ont été vraiment pauvres, mais ils ont toujours été capables d'être là pour Dieu par la foi. Amen. Let's see again. For even in Thessalonica, 16. You said once and again unto my necessity. Amen. Mm. Unto my need, you take care of me. Ihr habt für mich gesorgt. Praise the Lord. Amen. Amen. We are there for me. Ihr wart für mich da. Vous avez été là pour moi. Amen. Amen. Just as I always tell to some, you know, your children here today. Genauso wie ich das auch euch Kindern sage, wie ihr da seid für den Herrn. Amen. Amen. Amen. You have been there for me. Amen. Seid ihr auch da für mich? Praise the Lord. Amen. Amen. Verse 17. 17. Not because I desire a gift. But I desire fruit that may abound to your account. It's not about, it's more about you than about me. Es geht mehr um euch als um mich dabei. Il s'agit plus de vous que de moi. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I will not be there. We are no, I don't have. Yes, I see it's about the Lord. But turn even this house into money. Und everybody here into money. Und wir sagen, dass wir nichts haben und tun so, als ob der Herr sozusagen arm ist und nichts hat. Aber der Herr könnte aus diesem Haus einen Geldschein machen. Er könnte aus dir einen Geldschein machen. Praise the Lord. Mais si Dieu, par exemple, te dit d'être là pour l'Église, ça semble comme beaucoup de gens disent que je n'ai pas l'argent, comme s'il s'agit de Dieu, parce que Dieu n'a pas besoin de ton argent, il s'agit de toi. Parce que Dieu est même capable à transmettre la maison, transformer la maison, que ça devienne l'argent. Même toi, tu es capable à se transformer à l'argent. Verset 18. He said, but I have all and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which we are sent from you, an odor of a sweet smell. Mm-hmm. Praise the Lord. Mm-hmm. He said, your gift scent. Er sagt, deine Gaben, sie duften. Have Christ's odor. Sie haben den Wohlgeruch des Herrn, des Christus. And that's why money smells like shit, I don't think. Deswegen, wenn Geld stinkt, nehm ich's nicht an. Jésus-Christ, Paul dit ici que leur argent, ça sent comme un parfum de bonne odeur. Amen. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. C'est ça pourquoi si l'argent sent comme la poubelle, je ne vais pas l'accepter. It's an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable. Well pleasing to God. Praise the Lord. Mit einem lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, das Gott wohlgefällig ist und das ihm nicht stinkt. Un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Look at his prayer. Guck euch sein Gebet an. 19. Son prière. He said, my God shall supply all your need according to his riches. It's not according to your need, according to his riches. Amen. Nicht nach deinen Bedürfnissen, sondern nach seinem Reichtum. Amen. He will supply your need according to his riches. Amen. Not according to your need. Er wird dich versorgen, nicht nach deinen Bedürfnissen, sondern nach seinem Reichtum. Deswegen ist es Überfluss, es geht über deine Bedürfnisse hinaus. Et verset 19, Paul dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc ça montre que si Dieu prend soin de toi, il ne va pas prendre soin de toi pour tes désirs, selon tes désirs, mais il va prendre soin de toi selon sa richesse. Amen. Amen. In glory by Christ Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Paul said, it is not about him. Paulus sagt, es geht nicht um ihn. It's not about me, but you. Es geht um euch. Paul a dit, il ne s'agit pas de moi, mais de vous. No man judge by the poor. Der Mensch richtet nach den Armen. L'homme juge par la pauvreté. Looking for the poor to give. Sie suchen nach den Armen, denen man helfen kann. Ich cherche les pauvres qui ont besoin de l'aide. Christ judge by obeying his voice. Aber Christus richtet danach seiner Stimme zu gehorchen. Mais Jésus-Christ il juge par l'obéissance à sa voix. Amen. Let me stop here. If I give you here to So, praise the Lord. Hallelujah. Amen.